Hallo und herzlich willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin. Ja, hallo und mit Nils. Hallo. Ja, diese Woche haben wir uns ein besonderes Schmankerl vorgenommen, finde ich zumindest. Ja, ich auch. Snatcher von Kojima Hideo. Oder Hideo Kojima, wie manche hierzulande auch sagt. Ja, der wohl bekannt sein dürfte als Macher von Metal Gear Solid. Da Snatcher ja nicht in Deutschland rausgekommen ist. Genau, die Metal Gear-Reihe wird dem einen oder anderen was sagen. Die begleitet uns ja auch schon seit Computerspielen nahezu. Und hat sich in letzter Zeit eben auch ins 3D bewegt und ist da eins der AAA, wie man so gerne sagt, Spiele geworden. Aber an sich, der Herr Kojima hat natürlich vorher auch schon ein bisschen Computerspiele gebastelt und unter anderem ein Cyberpunk, wie nennt man das eigentlich? Das ist ja nicht wirklich ein Text-Adventure. Ja, es ist ein Adventure, aber also Point-and-Click ist es nicht, Text ist es nicht. Bleiben wir bei Adventure. Es ist, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten beschreiben soll. Es ist irgendwie, es erzählt ja die Geschichte schon relativ story-esque. Man hat aber immer also viel auch zu tun, damit auszuwählen, was man als nächstes tun will. Ich komme da ganz, ganz schwer ran, weil das ist ja sowas ganz Eigenes. Ja, also man hat halt, Standbilder, hauptsächlich Standbilder. Nur wenn Charaktere sprechen, gibt's eigentlich so richtig Animationen oder mal so Minimalanimationen. Und es gibt halt viel Text zu lesen und man kann halt zwischen Aktionen auswählen. Es gibt so ein paar Standardaktionen wie bewegen, und untersuchen, Dinge untersuchen, anschauen, reden. Damit bringt man halt die Geschichte voran. Genau. Und die Geschichte ist, glaube ich, auch das, was hier im Mittelpunkt stehen sollte. Weil das ist ja so, also selten sowas, was Gutes, gerade in der Zeit auch, zu der das rausgekommen ist, selten sowas Gutes gesehen, finde ich. Ja, also nicht nur in der Zeit, auch heute fand ich es, also ich fand das Spiel extrem fesselnd. Ja, ich meine, Kojima ist ja schon seit jeher bekannt dafür, dass er so den Hang zum Cinematischen hat. Ja, und das kommt ihm bei dem Medium dann auch nochmal doppelt irgendwie entgegen. Ja, es ist irgendwie, bei Metal Gear fühlt sich das ja immer so ein bisschen nicht ganz passend an, weil da ist man irgendwie so in einem Schleichshooter und zwischendurch kommt dann irgendwie 2 Stunden Cutscene und dann darf man wieder ein bisschen weiterschleichen. Das fand ich extrem nervig bei Metal Gear Solid 2. Ich spiele mal kurz eine Runde. Oh nein, 3/4 Stunde Cutscene. Ja, und wenn das so ein Medium ist, das irgendwie hier so sowieso schon eine Geschichte erzählen soll, dann passt das halt auch viel besser, dass er so seine cinematischen Fantasien da auslebt, finde ich. Ja, also das ist ja wirklich reine Geschichtserzählung und die Cutscenes gehen von der Länge, am Schluss sind sie natürlich extrem lang am Ende oder am Ende von den Akten. Also das Spiel ist in 3 Akte eingeteilt. Genau. Und die Enden der Akte, da gibt's dann immer ein bisschen längere Cutscenes. Und es geht halt darum, dass man ein Agent ist, der Snatcher finden soll. Snatcher sind so Terminator-ähnliche Wesen, also sehen so ähnlich aus wie Terminatoren, die sich Menschen halt schnappen, sie töten und sich dann eine Außenhaut geben, die sie exakt so aussehen lässt wie ihr Opfer. Ja, also man hat sich da so bei den Science-Fiction-Knallern der Zeit irgendwie inspirieren lassen. Einerseits Blade Runner und andererseits Terminator, das merkt man schon ganz deutlich. Ja, gerade Blade Runner, so der Aspekt mit, man weiß nie, ob der andere vielleicht ein Roboter ist oder doch. Ja, und Terminator war ganz eindeutig Pate so für die, wie diese Cyborgs dann aussehen. Ja, für die Sega-CD-Fassung wurden die Snatcher ja sogar extra ein bisschen abgeändert. Gegenüber den japanischen Fassungen, damit sie nicht ganz so sehr wie der Terminator aussehen. Ja, wobei, das hat dann auch nicht viel geholfen, finde ich. Ja. Das ist schon, da haben sie es ein bisschen grün gemacht und so und ja, ist schon immer noch ganz klar ersichtlich, wo es herkommt. Ja. Naja, aber wie gesagt, man spielt eben diesen Cop, diesen Junker, wie er dann heißt. Also Junker sind wohl diese, die Cops, die Roboter oder die Snatcher finden. Ja. Man heißt Gillian Seed, heißt die Hauptfigur, die man da spielt. Und die wird irgendwie da neu, kommt neu zu diesem Job und muss sich dann erstmal zurechtfinden. Genau, also sie kommt neu zu dem Job, nachdem Gillian vor drei Jahren wurde er mit seiner Frau aus einem Tiefschlaf geholt. Hm. Sie haben ihr komplettes Gedächtnis verloren, leben so in Pseudotrennung, weil sie durch den kompletten Gedächtnisverlust irgendwie auch all das verloren hat, was sie quasi zusammengebunden hat, so gemeinsame Erfahrungen und Ähnliches fehlt. Und in seinen Erinnerungen kommt halt immer wieder das Wort Snatcher hoch und deswegen sieht er als einzigen Weg, dass er zu den Junkern geht, um dort mehr über seine Vergangenheit rauszufinden. Ja. Und da kommt er dann halt eben an und wird dann auch gleich freudig empfangen, so irgendwie als Junker. Kriegt quasi gleich mal die Pistole in die Hand gedrückt und seinen ersten Auftrag. Naja, also er bekommt die Pistole in die Hand gedrückt und seinen Assistenten, seinen Navigator. Richtig, richtig, sollte man nicht vergessen. Metal Gear, ja. In Anlehnung an Metal Gear aus dem Vorgänger-Spiel, das Kojima davor gemacht hat. Das war das Metal Gear, das Originale für MSX noch. Ja, MSX und auch ein paar andere Plattformen. Ich glaube, auf dem NES gab es das auch. Ja, ja. Aber zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, nur MSX, wenn ich mich richtig erinnere. Das kann gut sein. Aber das Snatcher ist ja auch ursprünglich auf dem MSX rausgekommen und dann auf diesen PC 88 und dann zu PC Engine und anderen Konsolen migriert. Ja. Ja, auf jeden Fall, er bekommt halt die Pistole und Metal Gear in die Hand gedrückt, als sie plötzlich einen Anruf erreicht von einem anderen Junker. Jean-Jacques Gibson. Ja. Der in einer Notsituation ist, in einer Fabrik, wo er meint, mehrere Snatcher gefunden zu haben. Ja, und da muss man natürlich gleich hin und zu Hilfe eilen. Und da fährt man dann mit seinem, wie heißt das Ding gleich wieder? Hypertaxi? Nee, so ähnlich. Nee, Tricycle heißt in der japanischen Fassung und das heißt Turbo Cycle auf genau. In der Sega-CD-Fassung. Ja, da fährt man da hin und ich weiß nicht, wie weit wollen wir die Geschichte eigentlich erzählen jetzt? Also. Ja, das ist, man muss dazu sagen, es gibt ja diesen Podcast so richtig mit ist es ja nicht, von Kojima Hideo, Hideraji. Da haben sie in zwei Folgen Snatcher nacherzählt und haben dafür etwas über anderthalb Stunden gebraucht. Zwar mit Soundeffekten und richtig, richtig gut gemacht, aber sie haben halt anderthalb Stunden gebraucht, nur zum Nacherzählen. Hm. Von daher, glaube ich, bringt es nicht so viel, wenn man da richtig weit rein erzählt. Das stimmt. Naja. Aber so, es geht natürlich dann nicht alles glatt bei diesem ersten Auftrag. Ja. Und ich glaube, so viel kann man sagen, dass der Partner in Spee quasi das Ganze nicht überlebt. Also man kommt zu spät. Und ab da ist man dann quasi alleine als Junker unterwegs und muss irgendwie gegen die Junker-Verschwörung kämpfen. Snatcher-Verschwörung. Snatcher-Verschwörung, richtig. Und der Plot hatte halt auch so mehrere Twists und löst sich dann zu einer richtig großen Weltverschwörung an sich. Ja. Also unterwegs werden natürlich irgendwelche Leute als Snatcher entlarvt, von denen man nicht erwartet hätte, dass sie Snatcher sind. Und es gibt auch so die üblichen Luke, ich bin dein Vater Momente, die Kojima ja auch ganz gerne mal verbrät. Und zum Schluss ist dann eben die ganze Welt und die Russen und wer nicht alles auch noch schuld. Naja, aber die Russen halt im Sinne vom Kalten Krieg. Also das Ganze hat halt mal im Kalten Krieg angefangen, das kann man ja vielleicht auch noch sagen. Wobei ich diese Story, also diese Plot-Entwicklung doch wirklich scharf fand. Ja, also gerade hinten raus ist es schon ein bisschen Hanebüchen, aber es ist halt so dieses Kojima-Hanebüchen. Ja, es ist ja irgendwie, wenn man sich die Stories von Metal Gear zum Beispiel anguckt, die sind ja auch immer so. Dass man sich denkt, oh nee, oh, echt, ja, so, da, bleh. Aber irgendwie trotzdem lustig. Ich fand's eigentlich ganz cool. Mir wurde es am Schluss ein bisschen schmalzig. Ja, geht eigentlich. Ja, ich weiß nicht, saß so da und dachte so, Tropf. Naja. Es hat so ein bisschen, teilweise auch so ein bisschen eine unfreiwillige Komik, aber ich finde es ganz gut eigentlich. Und die Story an sich ist halt vor allem für damals sowieso und auch für heute noch sehr gut erzählt. Es ist definitiv eins der Spiele, die eine bessere Story haben und die auch gut erzählen. Ja, und also mich hat das Spiel wirklich gefangen. Ich habe es immer gespielt, wenn ich konnte. Mhm. War dann auch relativ schnell durch. Also das dauert dann auch nur ein paar Tage, ja, wenn man sich da jeden Tag so ein bisschen ransetzt. Ich glaube, ich habe auch alles ausprobiert und so ziemlich alle Dialogoptionen und sowas durchgehabt. Okay. Ja, so ganz alles durchgeklickt habe ich da nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, weil ich bin dann auch jemand, der irgendwie, der es viel lieber hat, wenn er einen Text vorgelesen bekommt, als wenn er ihn lesen muss. Ja. Und gerade durch die Mischung, dass eben manche Texte wirklich astrein hörspieltechnisch schon fast umgesetzt sind und auch wiedergegeben wird, wenn man die Sega-CD-Fassung spielt, und manche Texte halt nicht, ist dann irgendwie so ein bisschen das lese ich dann ungern. Ja, obwohl, also was ich halt so ein bisschen nervig oder komisch fand, dass man halt Aktionen mehrfach machen musste, damit man so alle Texte bekommt. Ja. Beziehungsweise damit man dann auch besonders lustige Situationen bekommt. Also wie zum Beispiel, man kann auf dem alten Plaza, Alton Plaza in Neo Kobe, in dem man spielt. Ausnahmsweise spielt man mal nicht in Neo Tokyo. Ja, aber dafür ein anderes Neo. Ja, aber Neo Kobe, ich fand's gut. Mal nicht Tokio, sondern Kobe. Ist bekannt für das Erdbeben vor 10 Jahren, 15 Jahren, so irgendwie so. Ist so in der Region um Osaka rum. Und er ist eine Hafenstadt. Hafen- und Industriestadt. Und da kann man eben auf diesem Alton Plaza kann man sich versuchen, an verschiedene Frauen ranzumachen. Und eine Frau stellt sich dann als Snatcher heraus und bringt Gillian um. Uiuiui. Und das kommt man halt nur, wenn man irgendwie gefühlt 10-mal denselben Dialogknopf drückt. Ja. Aber dann kann man da eine Konsequenz draus ziehen, ja? Das ist gefährlich, wenn man da fremde Frauen anspricht. Ja, aber so, das ist ja auch eine Mechanik, die damals durchaus nicht unüblich war, gerade in Text-Adventures und in Adventures sowieso, dass man nur hartnäckig sein muss und dann passiert auch irgendwas irgendwann. Ja. Aber es war halt trotzdem schon, manchmal fand ich es etwas. Ich glaube, auf dem alten Plaza muss man irgendwie so manche Sachen 30, 40 Mal drücken, damit man... Ja, man kommt sich ein bisschen albern vor dabei. Ja, es ausgereizt hat. Aber was ja auch bedeutet, dass sich wirklich einen Kopf gemacht haben. Ja. Und wirklich viele Optionen reinbringen wollten. Ja, das ist sowieso. Also das merkt man auch in vielen Stellen, dass es sehr liebevoll auch gemacht wurde einfach. Da ist viel, viel überlegt worden und auch so die Reihenfolgen sind nicht so starr. Also man kann irgendwie so erstmal irgendwo hinfahren und jemanden anrufen oder man kann jemanden anrufen und dann irgendwo hinfahren und das ist trotzdem alles noch sinnvoll, was die Erzählstruktur angeht. Gerade ja, wenn so Events dadurch getriggert werden, das funktioniert. Ja, es ist eigentlich nur relativ selten, dass man bestimmte Dinge nicht in der Reihenfolge machen kann, wie zum Beispiel im ersten Akt kann man die letzten zwei größeren Events, also erst dadurch auslösen, dass man einmal bei seiner Frau zu Hause angerufen hat. Hm. Wenn man die nicht angerufen hat in diesem ersten Akt, bis zu dem Zeitpunkt, sind die Leute einfach nicht zu Hause. Tja, aber wie im echten Leben, wenn ich rechtzeitig anrufe, dann gibt's Probleme. Ja, ja. Naja, was mir wirklich, um es nochmal zu sagen, sehr, sehr, sehr, sehr positiv aufgefallen ist, gerade für ein Spiel aus der Zeit, ist die Sprachausgabe. Wir haben die Sega-CD-Fassung gespielt und also man würde sich teilweise heute noch wünschen, dass sowas mal so umgesetzt wird. Das ist immer noch nicht selbstverständlich. Ja, sie haben erstaunlich gute Sprecher genommen. Hm. Also es gab wenig Overacting, fand ich. Stimmt eigentlich, ja. Und war eigentlich alles auch sehr gut gelesen, also oder halt gesprochen. Mhm. hat mich auch so ein bisschen erstaunt. Also sowohl für die Zeit als auch für heute ist das halt von diesem kompletten Sprachaspekt sehr, sehr gut gelöst worden. Ja, und das ist auch sehr leidlich übersetzt eigentlich auch sogar. Also es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass damals schon eine vernünftige Übersetzung aus dem Japanischen gemacht wurde. Ja, also die Übersetzung so von dem, was ich gesehen habe, also ich habe so ein bisschen in das Japanische reingespielt und habe mir dann noch ein bisschen mehr von dem Japanischen angeguckt, war im Großen und Ganzen ziemlich gut. Mhm. Sie haben natürlich einige Änderungen gemacht. Mhm. In der Plotline. Oder nicht nur in der Plotline, sondern auch in den Aktionen, die man so machen konnte. Ja. Was halt daran liegt, dass es da so gewisse kulturelle Unterschiede gibt, die echte Probleme geben würden in den USA. Oder ja, nicht nur in den USA, gegebenenfalls auch in Europa. Es gibt in Japan sehr seltsame Sensibilitäten oder an der Stelle muss man fast sagen Insensibilitäten. Und deswegen haben sie da einige Änderungen vornehmen müssen, ja. Ja, also zum Beispiel, es gibt die Tochter von Jean-Jacques Gibson, Katrina, die ist im Japanischen ist sie 14 Jahre alt, im Englischen 18 Jahre alt und man kann sich an den Charakter auch ranmachen. Ja, und das ist nämlich als irgendwie mit 30er oder so. Nee, Ende 20, Anfang Ende 20, 30 ist man. Ja. Das ist dann so, das war das, was am das Ende der Plotline so ein bisschen... definitiv nicht okay. Ja, ja. Vor allen Dingen, man kann sie halt dann auch irgendwann in der Dusche sehen und sie ist da halt nackt und vorher kann man noch an ihrem Höschen riechen, was dann rumliegt. Hm. Das tut's halt in der englischen Fassung nicht. Ja, das ist so auch wieder so ein japanisches Ding. Ja, ja. Muss man auch gar kein Verständnis für haben an sich, aber war halt so damals. Ja, und auch bei Mika, die halt die, die Sekretärin oder Empfangsdame ist bei einem Junker Headquarter so das typische, die typische OL eigentlich, also OL steht für Office Lady, eigentlich komplett qualifiziert und dann doch nur angestellt, um gut auszusehen. Ja, ja. Auch so ein japanisches Ding. Ja, ja, kann man halt auch mehrfach angraben. Das haben sie in der amerikanischen Fassung noch drin gelassen. Aber so die sexuelle Belästigung mit schau ihr auf die Brüste und zwar so lange, bis sie von dir genervt ist, das geht halt nicht. Ja, nee. Und das ist halt irgendwie, bringt sehr wenig spielerisch und das ist halt wirklich nur so, ja, ja, muss man, glaube ich, einfach drüber hinwegsehen, weil das ansonsten halt ein relativ cooles Spiel ist. Aber ja, irgendwie... Ja, und vor allen Dingen zu der Zeit war das halt, also ist sexuelle Belästigung als Thema auch erst so richtig hochgekommen in Japan. Mhm. Also Sekuhara, also von Sexual Harassment ist halt ein echtes Problem und also in Japan und so der erste Gerichtsfall zu der Thematik lief erst Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Also ja, was irgendwie so ein bisschen unglaubwürdig ist. Weiß man, woran man ist. Ja. Ja. Aber wie gesagt, die Übersetzung ist hinreichend gut, dass man diese Sachen auch umschifft und entschärft hat an der Stelle. Ja, da hat man sich wirklich einen Kopf gemacht. Ja, ja, wir haben noch so ein paar Audioschnipsel rausgesucht, die so ein bisschen die Sprachausgabe ein bisschen illustriert, vielleicht auch gerade so im Kontrast Englisch-Japanisch. Da könnten wir ein bisschen was anspielen, wenn du Lust hast. Ja, klar. Ja. Womit wollen wir anfangen? Einfach mit Gillian? Ja, genau. Fangen wir mit Gillian an. Also die Hauptfigur, unser Gillian Seed, der Junker wider Willen quasi. Auf Englisch hört sich der gute Mann so an. I'm Gillian Seed. I've been assigned to Junker Headquarters effective today. Ja, also so richtig so der taffe Sprecher, den man so irgendwie auch so ein Stereotyp fasst. Ja. Ja, und auf Japanisch dann im Vergleich. Eigentlich ganz ähnlich, oder? Ja, es ist halt so das japanische Äquivalent irgendwie. Ja. Also, man würde, glaube ich, die Stimme im Englischen nicht für diesen Charakter nehmen. Du meinst, also man würde die japanische Stimme nicht für den englischen Charakter nehmen? Genau. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch schon zu oft Untertitel geguckt, aber so an sich hört sich das für mich nach dem gleichen Typen an. Aber wahrscheinlich mache ich ja schon im Kopf so ein bisschen Transposition irgendwie. Ja. Ja, aber ich denke, dass das halt schon irgendwie, also der englische Gillian, ich finde, der klingt halt so insgesamt ein bisschen mehr macho-mäßiger. Markiger. Und, ja, markiger. Und das, der japanische klingt so ein bisschen mehr noch nach Saturday-Mann, also noch nach Geschäftsmann. Stimmt, ja. Der hat so ein bisschen was Zahmeres irgendwie. Ja. Dann machen wir einfach Harry. Also Harry, das ist so ein Mechaniker quasi, der da bei dem in dem Junker Headquarter arbeitet. I know. All right, allow me to introduce the Navigator, which I designed especially for you. Hey, Metal Gear, get out here. Ja, so irgendwie so der scruffy Mechanic mit dem Bart und dem der leicht kratzigen ja. Stimme. Auch so eine Stereotype auf Englisch. Mal gucken, wie er auf Japanisch klingt. Wakatteoru. Sore dewa kimi senyou ni kaihatsu shita Navigator wo yonde miyou ka. Oi! Metal Gear! Also da merkt man schon ganz deutlich einen Unterschied. Ja. Ja, vor allen Dingen hört man halt beim Japanischen, es kommt halt dann später raus, dass Harry so um die 50 ist. Hm. Und Harry hört sich wie ein 50-jähriger japanischer Mann an. Ja, das stimmt. Inklusive dem Nuscheln. Ja. Und das hört man dem Englischen überhaupt nicht an. Das ist so... Ja, stimmt schon. Wobei, also... Der ist... Ja. Irgendwie einen Mann, aber im Japanischen hört man halt richtig raus, so der ist um die 50, irgendwie 50, Mitte 50, irgendwie sowas. Hm. Gut, wollen wir dann Metal Gear machen? Machen wir Metal Gear. Gillian, please use extreme caution. I read multiple moving objects within the factory. This could indicate the presence of snatchers or insectors. Das finde ich übrigens eine ganz interessante Stimme auf Englisch. Die hat sowas Androgynes irgendwie auch. Ja, also so, ich wäre jetzt nicht gleich in der Lage einzuordnen, was das sein soll. So irgendwie in einem Spektrum. Ist es irgendwie ein Kind? Ist es eine Stimme von dem, also ich muss da irgendwie jetzt gerade an den König der Löwen denken, lustigerweise. Weiß gar nicht warum. Aber so ist es irgendwie, es ist so nicht wirklich menschlich, finde ich. Ja, genau. Ist halt irgendwie, naja, ein Roboter oder wie auch, also was Mechanisches. Ja. So. Gut, dann nimm mal den Japanischen, der es ja ganz anders anhört. Ja. Ja, das ist so diese typische Frauenstimme, hochgepitcht im Japanischen. Ja, aber auch für solche Dinge, also wenn man, also für so Roboter, wenn man sich zum Beispiel Ghost in the Shell Standalone Complex, eine Anime-Serie, die ich sehr, sehr empfehlen kann, sowohl Staffel 1 als auch 2 sofort angucken. Ja. Da gibt es halt die Tachikoma. Diese laufenden Panzer. Wobei die sind noch 2 Oktaven höher, glaube ich, oder? Ich fand, die klangen sehr ähnlich, dass man die Stimmen austauschen geht können. Es geht schon sehr in eine ähnliche Richtung, aber ich glaube, die sind noch so ein bisschen höher. Aber ja, aber also ich fand halt so, ich dachte so, hey, da spricht ein Tachikoma. Hm. So original, also wo man halt, naja, ist halt so die typische japanische Roboter-Mecha-Stimme irgendwie. Ja. Wobei, ich muss sagen, die englische gefällt mir besser an der Stelle. Die hat mehr irgendwie, ich weiß nicht, ob die mehr Metal Gear ist, aber die ist auf jeden Fall mehr so dieser kleine persönliche Assistent, der mit dir rumfährt und da irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin da leidenschaftslos. Okay. Gut, und dann nehmen wir als letztes mal die Frauen, die wir noch rausgesucht haben, und zwar einmal Mika. Die Assistentin. Yep. Oh, you're Mr. C. Please forgive me. My name is Mika Slayton. I'm the administrative assistant and operator here at Junker Headquarters. Very pleased to meet you. Ich fand ja ein bisschen, die hört sich so an wie eine Japanerin, die sehr gut Englisch spricht. Ja, also ich fand, das war so der typisch englische, wir hauchen dir was ins Ohr Stimme. Naja, aber teilweise ist die Intonation so slightly off, ja, habe ich das Gefühl gehabt. Also, okay. Ja, ich fand halt, spiel mal die japanische ein, weil dann kann ich meinen Punkt besser machen, glaube ich. Gillian Shido-san, doumo shitsureishimashita. Watashi wa Junker Honbu no Information ken Operator o shiteimasu. Mika Slayton desu. Yoroshiku. Ja. Ja, weil ich halt bei ihr fand, war so das Englische, war halt so diese hauchende Stimme, und im Japanischen ist sie auf typisch kawaii, also auf niedlich gemacht. Ja. Also es ist so, naja, das sexy und zwar kulturell angepasst. Ja, wobei also im Englischen habe ich das gar nicht so als übermäßig sexy wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also weiß nicht, vielleicht ist es auch so eine... Ja, für mich war das so die Wahrheit, also zumindest kam es für mich rüber, dass das das Ziel war und zwar bei allen weiblichen Charakteren. Ja. Weil die haben alle so eine gehauchte Stimme, das hört man ja auch bei Katrina. Also besteht definitiv nicht den Bechdel-Test an der Stelle, aber wir hören mal in Katrina rein, wie du richtig sagst. I'm very sorry about all of that. I'm Katrina Gibson, Sean's daughter. Ja. Ja, die sich übrigens meiner Meinung nach weitaus älter als 18 angehört hat. Ja, und auch weitaus älter gezeichnet ist als 14. Ja, ja. Ja. Naja, ist halt eine weiterentwickelte 14-Jährige oder so. Ja, ja, genau. Aber ja. Mal gucken, wie die auf Japanisch klingt. Ja, das sind dann wieder zwei Oktaven höher an der Stelle. Aber auch, also da ist dann auch, es nimmt sich nicht viel bei den japanischen Stimmen. Ja, ich fand aber auch, dass sich das weitaus kindlicher angehört hat. Definitiv. Und also, dass die Stimme auch zu einer 14-Jährigen weitaus besser gepasst hat. Und ja, sie sieht nicht aus wie eine 14-Jährige, aber sie ist ja auch Topmodel. Ja, ja, keine Ahnung. Sie ist ja das absolut angesagte Model zurzeit, laut Story. Ja, aber manche Dinge muss man einfach ignorieren, glaube ich. Ja, ja, aber das war so dieser typische Unterschied zwischen englischen und japanischen Stimmen, fand ich, dass man, also das hört man bei dem Spiel extrem. Das stimmt, ja. Also es ist schon ein ganz klassisches Beispiel für ein gut lokalisierte Synchronisation an der Stelle. Ja, ja, im Großen und Ganzen aber klasse Spiel, oder? Definitiv. Also ich bin echt überrascht. Ich bin einerseits überrascht, dass ich das eben so lange jetzt nicht gespielt habe, weil das ist so definitiv von dem, was es so als Spielerlebnis mitbringt, was mir unglaublich Spaß macht. So diese, ich spiele eine Story und muss eigentlich gar nicht so viel großartig interagieren damit, sondern ich muss hin und wieder mal was auswählen. Und es gibt so zwei, drei Shooter-Szenen, die aber da irgendwie auch so ein bisschen reintransplantiert wirken. Aber so an sich ist es halt einfach nur ein Adventure mit irgendwie, ich mache Aktionen, interaktiver Film an der Stelle als Stichwort dann wieder mal reingewirkt hier. Da stehe ich eigentlich drauf und deswegen wundere ich mich, dass ich so lange davon nichts mitbekommen habe oder dass ich so lange nicht gespielt habe eigentlich. Und umgekehrt frage ich mich auch, warum gibt's da nicht mehr von? Ja, das frage ich mich auch. Aber das frage ich mich schon seit lange, warum ist diesen Spieletyp, warum es da nicht mehr gibt oder nicht mehr bekannt geworden ist. Ja. Also es gibt ja schon eine ganze Menge an Adventure oder Point-and-Click oder was auch immer. Aber es hat... Wobei die richtig gut produzierten mit Sprachausgabe und also die Talkie-Version, wie man damals gesagt hat, das sind ja auch irgendwie ein halbes Dutzend oder ein Dutzend, wenn es hochkommt. Ja, und also... Ja, also zumindest die man so kennt, würde ich sagen. Richtig. Aber Sprachausgabe ist auch teuer, glaube ich. Nee, also vergleichsweise, wenn du dir heute Production Values anguckst... Ja, okay. Ja, gut. Dann ist es wiederum... Und ich meine, auch damals, so ein Voice Actor kostet jetzt nicht die Welt. Okay. Gut. Also, ich kann es nicht beurteilen. Ich hätte jetzt gedacht, dass das schon einiges ausmacht. Ja. Das ist halt einfach so, das Medium dafür kam vermutlich zu spät, um dann noch konkurrenzfähig zu sein, weil dann kam der Shooter und hat irgendwie alles platt gemacht. Und ja. Und naja, diese seltsamen Filmexperimente dann auch, die irgendwie auch wieder... Naja. Ja, es gibt ja wieder so Sachen, wobei die dann meiner Meinung nach oftmals an der Steuerung oder ähnlichem scheitern. Also die Tales of irgendwas Jungs, die machen da ja eine Menge in der Richtung. Die Telltale-Leute meinst du? Ja, genau, Telltale. Also Tales wegen Tales of Monkey Island und Kram. Und die machen ja eine Menge in der Richtung. Da scheitert es meiner Meinung nach aber immer so ein bisschen an der Steuerung. Und es würde halt so ein einfacheres Setting, halt mit nur so Bildern und Text und gut gemachten Sprechern. Könnte man sogar im Browser spielen heutzutage. Ja, stimmt. Ohne Flash. Also ginge alles. Naja, aber ich würde mir eigentlich mehr davon wünschen und um zum Thema zurückzukommen, war sehr begeistert. Ich auch. Und also ist definitiv einer der Titel, die, wo ich sage, so uneingeschränkte Empfehlung fast. Definitiv uneingeschränkte Empfehlung. Also gucken, wo man es herbekommt und spielen. Das ist wirklich klasse. Also es hat super viel Spaß gemacht, war super fesselnd, gute Storyline, gute Sprecher, war so, Grafik war auch, also schön gezeichnet. Ja. Und also wenn du gerade Grafik sagst und wo man es herbekommt, es gibt ja sehr unterschiedliche Versionen davon auch. Also es gab dann auch eine PlayStation 1 Variante, die aber glaube ich nicht lokalisiert wurde, oder sehe ich das richtig? Nee, die einzige lokalisierte Fassung ist die Sega-CD-Fassung. Genau. Und eine Saturn-Fassung gab es dann auch noch, aber auch nur japanisch. Ja, aber genau. Da waren die Grafiken dann andere. Also da haben sie ein bisschen an den Grafiken noch fein poliert. Naja, die haben halt, während sie so einen japanischen Zeichentrickstil genommen haben für die alten Fassungen, also für MSX bis Sega CD, haben sie halt bei Saturn und PC Engine, Saturn und PSX den Kram 3D gerendert. Und also das Intro haben sie 3D gerendert, richtig? Und auch die Sprite-Grafiken haben sie dann nochmal so ein bisschen angefasst und irgendwie auf moderner aufgehübscht. Ja, da gibt es auch so diverse Vergleichs-Webseiten zu, wie das früher aussah und wie es dann ausgesehen hat. Aber also, insgesamt ist es schon ähnlich. Also ist jetzt nicht der Unterschied. Ich habe die PSX-Fassung so ein bisschen gespielt und ich fand es nicht so schön vom Stil. Also ich habe so den Anfang gespielt und so dieses Intro Bild, wenn man in das Junker Headquarter kommt, da ist ja auch Kram gerendert und es sieht alles irgendwie nicht ganz so schick aus, wie das gezeichnete. Das fand ich in dem Comic-Stil weitaus besser. Ja. Da wurde unnötig gerendert, meiner Meinung nach. Die Pest der Zeit, ja. Ich habe es gerade auch schon gesagt. Der Shooter und das 3D, das hat alles kaputt gemacht. Genau, deswegen sprechen wir ja über die guten alten Spiele. Genau. Ja, bevor wir aber zu dem nächsten Spiel kommen, noch eine Anmerkung. Es gibt aktuell ein Hörspiel. Oh ja, das, richtig. Stetcher heißt und etwa 3 Jahre vor Snitcher spielt, um genau zu sein, der Zeitpunkt, als Gillian und seine Frau gerettet werden. Mhm. Aber man kriegt von denen, ich bin jetzt bei Akt 6, bekommt man nichts mit. Ja, aber dafür spielt man den Jean-Jacques. Nee, man, also spielt, man spielt ihn ja nicht, aber der ist die Hauptfigur. Ja, die Hauptfigur ist der Jean-Jacques Gibson und das ist so die Anfänger, als die Snatcher auf einmal auftauchen. Mhm. Ist super gesprochen, gibt's aktuell nur auf Japanisch, kommt Mitte Dezember auf CD raus in Japan. Ja. Allerdings gibt es unter Snatcher.net eine Fanübersetzung. Mhm. Die haben dann quasi ein YouTube-Video draus gemacht und man hört halt das Hörspiel und hat dann Untertitel. Genau. Wurde auch von einem professionellen Übersetzer gemacht. Ich stehe mit dem so ein bisschen in Kontakt. Okay, cool. Ja, sind irgendwie auf Twitter in Kontakt gekommen und die Übersetzung ist richtig, richtig gut. Mhm. Und also ich habe mir das Hörspiel jetzt bis Akt 5 ist es mit Untertiteln draußen. Ich habe mir jetzt noch den 6. Teil angehört. Das ist halt in diesem Podcast von Kojima Hideo oder nicht von, also über, passt wohl eher. Ja, es ist so sein Studio, das diesen Podcast halt produziert. Ja, also Hijiraji, wer Japanisch kann, kann halt schon ein bisschen vorhören. Da ist das dann im Podcast drin und wenn ihr das hier hört, sind auch alle 7 Folgen draußen. Okay. Weil sie sind jetzt bei Folge 6. Müsste Folge 7 rauskommen. Toi, toi, toi. Sie haben aber wöchentlich veröffentlicht. Ja, aber die Übersetzungen weiß man ja nicht, wie schnell die sind. Ja, die Übersetzungen brauchen ein bisschen. Und 6 dürfte durch sein, wenn ihr das hört. Auf jeden Fall 7 weiß ich nicht. Mhm. Und Kojima spielt auch mit. Genau, der hat eine kleine Gastrolle in seinem Hörspiel. Genau. Und geschrieben wird das Ganze von Suda 51. Also den kennt man ja auch von diversen Spieleprojekten. So. Ich habe schon wieder vergessen, was der alles gemacht hat. Aber den kennt man, oder? Mir hat es ja vorher nichts gesagt, aber ich habe ihn auf Twitter gesehen und er ist Game Designer und Kram und mit ihm wird ja auch dick geworben. Also, ja, also ich zu meiner Schande habe ich da nicht mehr Suda Recherche. Ist der gute Mann eigentlich. Und No More Heroes ist das so das Ding, wo okay. ich ihn für kenne. Okay. Ja, auf jeden Fall selten. Also ich höre relativ viel Hörspiel und das ist ein sehr, sehr fesselndes Hörspiel, auch von der ganzen Stimmung. Mhm. So, wenn man sich das abends auf der Couch im Dunkeln anguckt, das kann einen schon mit reinziehen und die haben das wirklich sehr gut gemacht. Also, ja, ist definitiv ein super Hörspiel. Also ist das ist halt ein bisschen ein Wermutstropfen für die, die kein Japanisch können, weil die müssen da Untertitel lesen zu einem Hörspiel. Also ein bisschen ungewöhnlich wirken muss beim Konsumieren. Aber es ist, glaube ich, trotzdem faszinierend. So die Atmosphäre ja. kommt ja trotzdem gut an. Ja, die Atmosphäre kommt top rüber. Sie bringen halt noch neue Charaktere ein. Ich würde aber empfehlen, das Hörspiel wirklich zuerst Snatcher zu spielen und sich dann Snatcher anzuhören. Ja, ist, glaube ich, die sinnvolle Reihenfolge. Ja, weil auch einige Charaktere vorkommen aus Snatcher, wo man dann so, ach, ernsthaft? Also, ja, dann, also mit Insider-Wissen hat man da mehr Spaß. Ja, genau. Gut. Ja, definitive Empfehlung an der Stelle. Ja. Und damit beschließen wir es in Sachen Snatcher, leider schon. Aber wir wollen ja nicht zu lang werden. Wir haben letztes Mal eh schon wieder massiv überzogen. Ja. Und das muss ja nicht zur Gewohnheit werden. Genau. Genau. Dann erklär uns doch mal so, was die Hausaufgabe ist für die nächsten 2 Wochen. Ja, wir bleiben bei einem Spiel von Konami. Ja. Und zwar geht's diesmal auch in eine Welt, in der man viel mit Robotern zu tun hat. Okay. Beziehungsweise, na, noch nicht mal so viele Roboter, wenn man die japanische und amerikanische Fassung spielt. Und zwar, es geht um Contra, beziehungsweise besser bekannt als Probotector, genau. Hier in Deutschland. Das war ja diese Nummer mit, wir machen da Roboter draus, damit wir irgendwie nicht kein Problem mit dem Jugendschutz bekommen. Genau. Ich würde auch empfehlen, die deutsche Fassung zu spielen. Die kommt nämlich leicht darüber. Also die ist nicht ganz so schwer. Ja. Contra hat nämlich auch den Ruf, so eins von diesen richtig schweren Spielen zu sein. Und die deutsche Fassung ist da etwas angenehmer, auch wenn sie immer noch nicht wirklich einfach ist. Ja. Haben wir uns schon dafür entschieden, auf welchen Plattformen wir das spielen? Das gibt es ja irgendwie wieder auch für alles, was Pixel shopst, oder? NES. Ja, oh gut, dann spielen wir NES. Ich spiele es auf dem NES. Gut. Wenn ihr auch das spielen wollt, was wir spielen, dann spielt NES. Und ansonsten gibt es das auch irgendwie Xbox Live Arcade, gibt es glaube ich ein Remake und was nicht alles. Ja, kann man Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich auch gelesen, dass es sogar einen C64-Port gegeben hat. Bestimmt. Also ich war überrascht, wie viele Ports es von diesem Spiel gab. Ja, also vom Probotector gab es glaube ich einen C64 auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Schnappt euch das Maschinengewehr, das Joypad und metzelt Roboter nieder. Genau. Und dann hören wir uns wieder in 2 Wochen. Tun wir. Und bis dahin viel Spaß. Ciao, ciao.